Dezente Pyongyanger internationale Messe für wissenschaftlich-technische Bücher wird vom 26. bis zum 28. September im Palast der Wissenschaft und Technologie stattfinden. Hier werden die Vereine in vielen Ländern und Regionen der Welt sowie die internationalen Organisationen neueste wissenschaftliche und technische Bücher und Materialien von verschiedenen Bereichen zur Schau stellen.